Kundgabe 2866. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.9.1943. Geistiger Rückgang. Lehre Christi. Zusätze. Es ist ein ständiger geistiger Rückgang zu verzeichnen und es trägt nicht zuletzt Schuld daran, die den Menschen falsch wiedergegebene Lehre Christi, die vielerlei Zusätze erfahren hat und dadurch den Menschen unglaubwürdig geworden ist. Die göttliche Liebelehre als solche wäre den Menschen annehmbar. Selbst wenn sie nicht willens sind, sie zu befolgen, können sie doch keine stichhaltigen Gründe vorbringen, sie zu verwerfen als eine Lehre, die nicht veredelnd sich auswirkt. Die menschlichen Zusätze jedoch finden wenig Anklang. Der rechtlich denkende Mensch lehnt sie ab, weil er sie nicht als göttlichen Willen ansieht. Der Weltmensch aber verwirft mit jenen auch die ganze göttliche Lehre, weil er den menschlichen Ursprung jener zusätzlichen Lehren auch auf erstere überträgt. Es ist dies gewissermaßen für ihn eine Berechtigung, göttlichen Ursprung zu verneinen. Also beachtet er die göttliche Liebelehre nicht. Und es hat dies einen geistigen Rückgang zur Folge, der überaus bedeutsam ist. Die Liebe allein ist geistiger Fortschritt. Durch Liebeswirken erlöst sich der Mensch. Und Liebeswirken wird ihm ständig gepredigt, so wie er sich belehren lässt von denen, welche die Liebelehre Christi zu verbreiten suchen in der Welt. Denn Christus hat nichts anderes gelehrt, als dass die Menschen in der Liebe leben sollen, dass sie durch Dienen in Liebe sich zur Höhe entwickeln, also das Wohlgefallen Gottes sich erringen sollen, auf dass die Liebe Gottes sich allen denen zuneige, die seine Liebelehre achten und also den Zusammenschluss suchen und finden mit Gott, der die ewige Liebe selbst ist. So wie aber der Mensch ohne Liebe leben zu können glaubt, geht er einen Gang auf Erden, der abwärts führt. Er strebt nicht nach geistiger Vollendung und bleibt auch nicht auf der gleichen Entwicklungsstufe stehen, sondern sein Verlangen, seine Liebe, wendet sich nicht dem Nebenmenschen, sondern toten Dingen zu. Und also ist es keine erlösende, sondern eine erneut bindende Liebe, die den Menschen immer weiter herabzieht, immer fester an die Materie kettet und zuletzt zu nochmaligem Gang durch die gesamten Schöpfungswerke führt. Es ist zurzeit die Menschheit auf einer geistigen Stufe angelangt, die nicht genug hervorgehoben werden kann als geistiger Rückschritt, weil die Menschheit keinen Glauben mehr hat an das, was Jesus Christus auf Erden lehrte. Sie achtet mehr des zusätzlichen Menschenwerkes als seiner Lehren und ist dadurch von dem rechten Wege abgekommen, von dem Wege der werktätigen Nächstenliebe. Oder sie hat sich gelöst von den Anforderungen, die menschlicherseits an die Menschheit gestellt wurden, von Handlungen, die als göttliche Gebote den Menschen zur Pflicht gemacht und von ihnen als irrig erkannt wurden. Mit diesem Menschenwerk ist auch die reine Lehre Christi abgelehnt und verpönt worden, und die Menschen sind gänzlich von ihrer Lebensaufgabe abgekommen. Sie leben ihr Erdenleben ohne Wissen und folglich auch ohne jeden Erfolg. Es muss die Liebe geübt werden, soll der Mensch vorwärts schreiten in seiner Entwicklung. Und es muss also auch die Liebe gelehrt werden. Und so muss auch die Liebelehre Christi anerkannt und befolgt werden. Ansonsten die Entwicklung des Menschen eine Stockung erfährt, einen Stillstand, der allmählich zum geistigen Rückgang führt. Geistig und irdisch aber zieht ein geistiger Rückgang die übelsten Folgen nach sich, weshalb Gott in seiner Liebe nichts unversucht lässt, ihn aufzuhalten und die Menschen zur Erkenntnis zu bringen, dass sie streben müssen und dass ihre Höherentwicklung aufs Äußerste gefährdet ist, dass sie in Gefahr sind, hinabzugleiten zur Tiefe, aus der sie sich nur unter entsetzlichen Qualen wieder zur Höhe entwickeln können, bis sie wieder das Gesetz der Liebe erfüllen dürfen, im freien Willen. Amen.